Und welches ist die Lehre des Meisters? Clemens von Alexandrien in seinem Werk Stromatis und der im Jahre 97 verstorbene Clemens von Rom in seinem zweiten Brief an die Kirche von Korinth führen aus dem Evangelium der Ägypter den folgenden Abschnitt an. Und Maria Salome fragt den Herrn: Meister, wann wird das Reich des Todes beendet sein? Und Jesus antwortete: Wenn ihr Frauen keine Söhne mehr zur Welt bringt, und sobald die zwei eins sein werden, sobald der Mann und die Frau sich vereint haben werden und es alsdann weder Mann noch Frau gibt, dann wird das Reich des Todes sein Ende finden. Und Salome erwidert: Dann wäre es also gut, wenn ich keine Söhne hätte? Und Jesus antwortete ihr: Iss von allen Früchten, aber von jener Frucht der Bitternis, derjenigen der Mutterschaft, von der iss nicht. Wir sind hier an den tatsächlichen Anfängen des Christentums, denn diese Aussprüche sind nur 60 Jahre nach dem Tode Jesus getan worden. Seit Beginn des 4. Jahrhunderts will die Kirche Roms die historische Person der Maria Salome, der Yogini des Jesu, seine Enoja, seine Ayesha oder Shakti, mit der er die tantrische Magie des Maituna, der keine Nachkommen zeugenden Liebe, was aus der von Ambelein wiedergegebenen Seite aus dem Thomas-Evangelium ersichtlich ist, verschwinden lassen. Und gerade dieser Lehre tantrischer Magie folgen dann später die Katara, denn sie war auch druidisch und es war diejenige von Hyperborea. Die Troubadoure Okzitaniens verkünden sie. Wir haben schon gemerkt, dass Maria Salome, die Verführerin, wie man sie in den Evangelien nennt, die Kali-Tänzerin, die Johannes den Täufer enthauptete, die Prinzessin und Königstochter, den Rest ihres Lebens nach der goldenen Legende in Okzitanien verbringt und die Mutter des enthaupteten heiligen Jakob des Älteren ist. Das heißt, sie ist die Witwe, seit der Kreuzigung ist sie zur Witwe geworden, eines göttlichen Geliebten, eines tantrischen Siddha, die eine ganze Reihe Eingeweihter, die nicht aus vergänglichem Fleisch und Blut sind, zur Welt bringt. Eingeweihte, die enthauptet und besiegt wurden, die Jünger Luzifers waren und dem Gott der Verlierer im Zeitalter des Kali-Yuga angehörten. Salome heißt auch Maria. Sie ist die Maya-Shakti, Sinnbilder, die sich auf andere Symbole legen, verkörperte Urbilder, die vom kollektiven Unterbewussten oder, um es besser auszudrücken, vom goldenen Band, den Geschehnissen oder den geschichtlichen Ereignissen unabhängig voneinander auferlegt worden sind. Jung würde sagen, vom arischen kollektiven Unterbewussten. Hier sehen wir ein ganz anderes Christentum, ein sonnenhaftes, esoterisches, auf Einweihung beruhendes. Das katharische Christentum, vielleicht den katharischen Tantrismus. Jesus hat das jüdische Gesetz nicht erfüllt. Er hat nicht geheiratet, er hat nur Yoginis, Jüngerinnen, die ihm folgten, denn er ist gekommen, das Werk der Frau zu zerstören, wie er es ausdrücken würde. Und Julius Evola würde hinzufügen, durch den Ritt auf dem Tiger, die sich ganz nach außen hinwendende, veräußerlichte Eva abzulösen und Lilith, die innere Geliebte, wiederzuerlangen, was aus der Antwort hervorgeht, die er auf die ihm gestellte Frage, wann denn die Herrschaft des Todes beendet sei, erteilt, sobald die zwei wieder eins werden. Was ist also nun geschehen? Warum ist er gekreuzigt worden? Hat er auch seine Lilith wegen der veräußerlichten Eva verraten? Scheiterte deshalb seine Mission? Wirft ihm der Bösewicht das vor? Hat er den Pfad der rechten Hand, der Herren des Gral, der reinen Katara verlassen und hat er sich, statt die innere Maituna zu üben, ins Bett und an den Tisch der Maria, Maya, Salome, Shakti begeben? Oder war er etwa auch ein Anhänger des Gottes der Verlierer im Zeitalter des Kali-Yuga? Jedenfalls hat Salome Jesus bis zum Kreuz geleitet, denn die Liebe deckt alle Verfehlungen zu, wie der tantrische König Salomo sagen würde. Und sie sucht nun über das Grab hinaus die zerstreuten Stücke weiter zusammen im Lande der katharischen Troubadoure, der Minnesänger und im kompestellischen Iberien, wo sie die wahrhaftige goldene Lehre, die vor dem und nachher so oft enthauptet worden war, wieder zusammenfügen zu können glaubte. Die Verkörperung und das hermetische Gesetz. Der Anführer der Zeloten, Jeschua, war weder Essener noch Nazarener, wie Ambelein schreibt. Nachdem wir hier die Behauptungen Ambeleins und Carpentiers über die in den Evangelien herrschende Verwirrungen dargelegt haben, erscheint es angebracht, das hermetische Gesetz, das ebenfalls gnostisch ist, ins Gedächtnis zurückzurufen. Was oben ist, ist unten und umgekehrt. Wenn es eine solare, planetarische, kosmische Kreuzigung, eine Kreuzigung des Geistes gibt, dann wird das hermetische Gesetz so walten, dass sich diese hier unten auf Erden wiederholt und urbildhaft wiedererzeugt wird. Der Gekreuzigte am Ende des Widderzeitalters, das mit dem Verfall des römischen Kaiserreichs zu Ende geht, welches den Martertod der Kreuzigung zur gesetzlich verfügbaren Einrichtung gemacht hat, wird das Lamm mit der Haut des irdischen Menschen sein. Welche geheime Absicht hat es wohl bewirkt, dass der Mensch Jesus oder Jeschua dazu erwählt worden ist, während der ganzen langen Zeit des Fischezeitalters in enger Symbiose mit dem Meister der Gerechtigkeit, der Essener, dieses schreckliche Symbol zu verkörpern? Vorrangig war dabei zweifellos sein Nationalismus, sein völliger Widerstand gegen die Römer, der der Einstellung der Zeloten und bis zu einem gewissen Grade der gesamten Juden entsprach. Und es ist dann Saulus oder Paulus, der Jeschua nicht kannte, der Konvertit, das politische Genie, der aus der Notwendigkeit heraus, die Zeloten für seine Sache zu gewinnen, einen tröstlichen Balsam auf die Wunde ihres verletzten Stolzes legt, indem er den Gekreuzigten zum Gott erhebt. Er vermischt gnostische und mithraistische Sinnbilder und verknüpft alte Gepflogenheiten esoterisch-jüdischer Sekten, die ein geheimnisvolles, Jeschua benanntes Wesen verehrten, mit der griechischen Auffassung von Christus. Er führt alle diese Vermischungen und Synkretismen durch und setzt damit eine urgründige Triebkraft in Bewegung, einen durch geschichtliche Ursachen hervorgerufenen Groll, um etwas niederzureißen, das bereits von innen heraus angefressen ist, das römische Imperium. Um dasselbe noch weiter zu spalten und es gegen sich selbst zu kehren, eignet er sich die Geheimnisse des Mithra an, dessen Kult in den römischen Legionen verbreitet ist. Nach der Zerstörung des Grabes von Jesus durch Kaiser Julian kann sich das Christentum des Geheimnisses von der Wiederauferstehung Christi bemächtigen und lässt Jeschua Christus in gleicher Weise im Frühling wieder zum Leben erwecken, wie dies beim Apollo Luzifer der Hyperborea der Fall ist. Paulus bedient sich ebenfalls des Evangeliums des Meisters der Gerechtigkeit. Aber ist es denn möglich, dass ein einziger Mensch das alles verwirklichen kann? Im Hintergrunde dürfte es wohl eine verborgene Intelligenz geben, sicherlich jene Kraft, die von einem innersten Teil her, aus einem geschlossenen Kosmos, vielleicht vom Innersten eines dunklen Sternes her wirkt, um den Zeitaltern ein sozusagen biologisches Endziel zu setzen. Eine ungeheuerliche Intelligenz, die von den Katharern als teuflisch angesehen wurde, oder eine Entropie, die Jung als den Tod des Archetyps und seine bevorstehende Wiederauferstehung und Wiederverkörperung bezeichnen würde. Und niemand ist wohl imstande, klar zu erkennen, was in Wirklichkeit vor sich geht, weder warum etwas geschieht, noch welcher Zweck damit verfolgt wird. Alles hüllt sich in einen dichten Nebel ein, in die Verdauungsdünste dieses zweideutig dunklen Wesens, das eine Zivilisation, eine ganze astrologische Epoche bereits verschlungen hat und sich nun anschickt, ein neues Zeitalter auszubrüten. Gibt es jemanden, der uns heute erklären könnte, ob die Religion der Gottlosigkeit des sowjetischen Marxismus auf der Grundlage von Überzeugungen, von doktrinären Grundsätzen geleitet wird, oder ob es die Interessen und Machtansprüche einer primitiven Horde sind, die den Anstoß zum Zusammenbruch des bereits bedenklich schwankenden Gebäudes der westlichen Zivilisation geben und die dadurch den letzten Abschnitt des Fischezeitalters kennzeichnen? Der Geist der Endzeiten sieht dem sehr ähnlich. Nach alledem wird er von den gleichen verborgenen Kräften angetrieben. Der kollektive Leichnam wird stets von den gleichen Würmern aufgefressen.